홀라다 라따따 홀라다로 홀라다 라따따 왜야코 대야코 홀라다 라따따 요 아웃다베 도마르쇼 일빠소 왜야코 대야코 Da Huber sagt der Meier, mischt unverbannt den Wein. Gibt auf 100 Quartel zwei Eimer Wasser drein. Da Huber sagt der Meier, versalzt auch gern die Wurst. Drum haben mit seiner Wirtschaft die Leider so ein Durst. Holada, ratata, holada, ro, holada, ratata, weko, weko, holada, ratata. Die Waschel Moser Rosa sitzt neulich beim Friseur. Sie sagt zu ihrem Mandel, geh wart ein wenig her. Das Warten dauert Stunden, doch die Rosa, die ist wief. Sie sagt, ein wenig warten, ist allweil relativ.